Вы, ребята, не пугайтесь. Ich spiele den typisch bekloppten Russen, wie sich Hollywood ihn vorstellt. Eiskalt, größenwahnsinnig, selbstverliebt. Ach, ist ja Sommer im Niemandsland. Das ist Sommer im Niemandsland. Sommer im Niemandsland. Es ist Sommer im Niemandsland. Jetzt reicht's aber auch. Hallo, guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Tag und guten Abend oder gute Nacht für die Nächsten. Immer davon abhängig, wann und wo auf diesem Planeten Sie uns gerade hören. Sollten Sie jetzt die FM-Empfangsgeräte eingeschaltet haben, also UKW, dann hören Sie uns direkt. Es ist Samstag, der 14. Juni 2014. Sollten Sie uns zu jedem anderen Zeitpunkt hören, dann wissen Sie, diese Sendung ist eine Wiederholungssendung und dann hören Sie uns entweder hier, Contrabanda, oder Sie hören uns im Internet auf unserem Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Ein wunderbarer, aber sehr, sehr heißer Vorsommertag. Es ist ja noch Frühling, noch eine Woche Frühling, dann beginnt der Sommer. Hier im Niemandsland haben wir ihn schon eingeleitet. Niemandsland, eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten allen Hörerinnen und Hörern, Ihnen, meine Damen und Herren, Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium, wir machen ein anderes Radio, wir bringen eine andere Musik, wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe, wir mischen die Sprachen. Ich lese aus dem Buch Blut und Eisen, Deutschland im Ersten Weltkrieg von Sönke Neitzel, das Kapitel Das August-Erlebnis. Im Hochsommer des Jahres 1914 entlud sich in Europa eine seit Jahren aufgebaute, zuweilen als unerträglich empfundene Spannung. Die Gegensätze zwischen den Machtblöcken hatten sich immer weiter verschärft. Hinzu kamen die innenpolitischen Schwierigkeiten. Ob in Frankreich, Deutschland, Russland oder Österreich-Ungarn, viele sehnten einen militärischen Befreiungsschlag herbei, der die als bedrückend empfundenen Probleme des jeweiligen Landes auf einen Streich lösen und das eigene Volk in eine neue, bessere Zeit führen sollte. Der Krieg wurde daher euphorisch begrüßt. Das August-Erlebnis 1914 wird in der älteren Literatur noch als spontane Jubelfeier des deutschen Volkes beschrieben, das die Nachricht vom Kriegsausbruch begeistert aufnahm, die eigenen Truppen in einem rauschhaften Fest verabschiedete und in Erwartung des Sieges zu einer nie gekannten Einheit verschmolz. Neuere Untersuchungen haben indes zu einer Neubewertung des zum Mythos gewordenen Geistes von 1914 geführt. Natürlich gab es eine große Begeisterung. Dies zu leugnen wäre angesichts der enormen Mengen an einschlägigen Zeugnissen unterschiedlichster Provenienz nicht zu vertreten. Sie hat aber nicht das gesamte Volk in gleichem Maße erfasst. Zudem gilt es, verschiedene Phasen des August-Erlebnisses zu unterscheiden. Als die Nachricht von der Ablehnung des österreichisch-ungarischen Ultimatums am Abend des 25. Juli, einem Samstag, in Berlin bekannt wurde, bildeten sich spontan Gruppen von einigen hundert bis zu einigen tausend Personen, die unter lautstarkem Singen patriotischer Lieder wie »Die Wacht am Rhein«, »Deutschland, Deutschland über alles« oder »Gott erhalte Franz den Kaiser« durch die Straßen zogen. Insgesamt waren ca. 30.000 Menschen an den patriotischen Kundgebungen beteiligt, vor allem Angehörige des Bürgertums, insbesondere zahlreiche Studenten. Die Reichshauptstadt war an diesem Tag zweifellos der zentrale Schauplatz der Begeisterung. In zahlreichen anderen deutschen Großstädten fanden ähnliche Veranstaltungen statt, die alle nach dem gleichen Muster abliefen, jedoch quantitativ nicht an jene in Berlin heranreichten. Die Menschen zogen zu patriotischen Denkmälern, zu Regierungsgebäuden oder den Konsulaten Österreich-Ungarns und Italiens. In Cafés, die oftmals als Ausgangspunkt der Aufmärsche dienten, wurden mitunter Gäste verprügelt, die sich von der vaterländischen Aufregung nicht anstecken ließen, sei es, weil sie schlicht ihre Ruhe haben wollten oder weil sie zum Beispiel Serben waren. Am nächsten Tag, Sonntag, dem 26. Juli, wiederholten sich im Wesentlichen die Vorgänge des vergangenen Abends. Am Montag klang die Demonstrationswelle stark ab. Die Leute gingen wieder zur Arbeit. Abends fanden noch einige kleine Umzüge statt. Der öffentliche Trubel wurde in den folgenden Tagen von einer neugierigen Anspannung abgelöst. Die patriotische Begeisterung konzentrierte sich vor allem in den großen Städten. In ländlichen Gebieten, Kleinstädten und in Grenzregionen wie dem Elsass oder Ostpreußen war sie kaum zu beobachten. Hier dominierte eher die Sorge vor den bevorstehenden Ereignissen. Die Teilnehmer an den Kundgebungen repräsentierten gewiss nicht den Querschnitt der deutschen Bevölkerung. Es handelte sich überwiegend um Angehörige des Bürgertums, somit jener Schicht, die wie keine zweite wünschte, dass Deutschland von der saturierten Großmacht zur allseits geachteten Weltmacht emporstieg. Der hohe Anteil junger Menschen lässt sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass die abendlichen Märsche oftmals karnevaleske und rabaukenhafte Züge annahmen, die für diese Gruppe einen besonderen Reiz ausstrahlten. Die Arbeiterschaft, das darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, beteiligte sich an dem frühen Begeisterungstaumel nicht. Im Gegenteil, die SPD organisierte im ganzen Land Antikriegsdemonstrationen. In Groß-Berlin nahmen am 28. Juli trotz eines offiziellen Verbotes rund 100.000 Menschen teil, wobei unter Betonung des Feindbildes Russlands durchaus herausgestellt wurde, dass man gewillt sei, im Notfall das Vaterland zu verteidigen. Als am 31. Juli die Nachricht von der russischen Mobilmachung Deutschland erreichte und der Zustand der drohenden Kriegsgefahr verkündet wurde, stieg die allgemeine Anspannung unerträglich an. Erneut kam es zu Umzügen, die dann am 1. August bei der Verkündung der Mobilmachung ihren Höhepunkt erreichten. In Berlin versammelten sich 40.000 bis 50.000 Menschen vor dem Stadtschloss, wo Kaiser Wilhelm II. In seiner berühmten Ansprache erklärte: In dem jetzt bevorstehenden Kampf kenne ich in meinem Volke keine Parteien mehr. Es gibt unter uns nur noch Deutsche. Und welche von den Parteien auch im Laufe des Meinungskampfes sich gegen mich gewandt haben sollten, ich verzeihe ihnen allen. Es handelt sich jetzt nur darum, dass alle wie Brüder zusammenstehen. Auch in den anderen großen Städten Deutschlands kam es zu Begeisterungsstürmen. Selbst eine Arbeiterstadt wie Oberhausen wurde hiervon erfasst. Gewiss stellte sich bei all den Aufmärschen und Jubelfeiern unter den Teilnehmern ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl ein. Von einem Einheitserlebnis des ganzen Volkes zu sprechen, würde indes den Bogen überspannen. Auch am 31. Juli und am 1. August waren die Freude über den Kriegsausbruch vor allem eine Angelegenheit des Bürgertums in den großen Städten. Der Auszug der eigenen Soldaten aus den Kasernen in Richtung Front entwickelte sich im Laufe des August bald zu einem Volksfest, das alle Gesellschaftsschichten, auch die Arbeiter, ergriff. In den ersten Tagen mag die Stimmung noch von Bangen und Hoffen durchdrungen gewesen sein. Nachdem am 7. August die ersten Siegesmeldungen eintrafen, irrtümlicherweise wurde der Fall von Lüttich gemeldet, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Eine Siegesfeier folgte der anderen, wobei vielleicht nur Falschmeldungen bejubelt wurden. Selbst in den Arbeitervierteln wehte die schwarz-weiß-rote Fahne und man hörte patriotische Lieder. Die Aufregung erfasste auch die Intellektuellen, die sich in großer Zahl freiwillig an die Front meldeten und eine wahre Flut von literarischen Reflexionen produzierten. Kein Krieg zuvor und wohl auch keiner danach, so hat Michael Zalewski zu Recht festgehalten, ist derart durch die Mühle der Denker und Dichter gedreht worden wie dieser. Rund 260.000 Männer meldeten sich bis zum 11. August zum Kriegsdienst. 144.000 wurden in die Armee aufgenommen. Das war eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, dass die Masse der männlichen Bevölkerung durch die Wehrpflicht bereits erfasst war und sich nur Personen unter 17 oder über 50 Jahren bzw. Angehörige der wenigen noch nicht einberufenen Reservedivisionen überhaupt melden konnten. Die Freiwilligen kamen aus allen sozialen Schichten. Das Bürgertum scheint allerdings die Mehrheit gestellt zu haben. Zweifellos konnte sich in dieser Stimmung ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl in der deutschen Bevölkerung entwickeln. Bester Beleg dafür war eine ungeahnte Spenden- und Hilfsbereitschaft. Klaus Mann schrieb in seinem Lebensbericht über die Stimmung jener Tage: Wenn ich versuche, die Atmosphäre von 1914 wieder einzufangen, so sehe ich flatternde Fahnen, graue Helme mit possierlichen Blumensträußchen geschmückt, strickende Frauen, grelle Plakate und wieder Fahnen, ein Meer, ein Katarakt in schwarz-weiß-rot. Die Luft ist erfüllt von der allgemeinen Prahlerei und den lärmenden Refrains der vaterländischen Lieder. Deutschland, Deutschland über alles und es braust ein Ruf wie Donnerhall. Das Brausen hört gar nicht mehr auf. Jeden zweiten Tag wird ein neuer Sieg gefeiert. Das garstige Belgien ist im Handumdrehen erledigt. Von der Ostfront kommen gleichfalls Bulletins. Frankreich natürlich ist im Zusammenbrechen. Der Endsieg scheint gesichert. Die Burschen werden Weihnachten zu Hause feiern können. Ernst Toller, selbst Kriegsfreiwilliger, schrieb über das Ausrücken der Truppen an die Front: Ja, wir leben in einem Rausch des Gefühls. Die Worte Deutschland, Vaterland, Krieg haben magische Kraft. Wenn wir sie aussprechen, verflüchtigen sie sich nicht. Sie schweben in der Luft, kreisen um sich selbst, entzünden sich und uns. Es bleibt festzuhalten, dass die deutsche Bevölkerung, ähnlich wie die Menschen in anderen Großmächten, ab Ende Juli 1914 von einer Kriegsaufregung erfasst worden ist. Diese schlug sich nicht nur im Patriotismus und in einer rational schwer erschließbaren überschwänglichen Freude über den bevorstehenden Waffengang nieder, sondern auch in Abenteuerlust, Panik und stiller Sorge um die Zukunft. Angesichts der Vielfalt von Gefühlen und Wahrnehmungen kann man von dem Augusterlebnis des deutschen Volkes gewiss nicht sprechen. Allen Gemeinschaftsgefühlen zum Trotz hatten sich die gesellschaftlichen Identitäten nicht verändert. Indes ist unzweifelhaft, dass sich die patriotische Aufregung zumindest in den Städten vom Bürgertum auf weite Teile der Bevölkerung übertrug und man gerade im August einer bemerkenswert großen Befürwortung des Krieges begegnete, deren Stellenwert erst im Vergleich zur gedrückten Stimmung im September 1939 deutlich wird. Rein, Deutsch und

das erste, also Brasilien gegen Kroatien 3:1. Und gestern Abend, das war auch ein schönes Ergebnis, Spanien gegen Holland 1:5. Ja. Vielleicht ein paar Kommentare. Das Spiel Brasilien gegen Kroatien war ja wohl Schiebung. Dieser japanische Schiedsrichter, über den zerreißt sich ja die Welt jetzt das Maul. Ein Elfmeter, sich aus dem Hut zu zaubern. Aber gut, damit muss man rechnen, wenn der Gastgeber spielt. Und das Volk kocht vor Wut, da darf man sie nicht mit einem Unentschieden entlassen. Da muss ein Sieg her. Ein Sieg muss her. Damit die Leute nicht noch mehr aufmüpfen und dann die letzten Illusionen verlieren, wenn Brasilien verliert und dieser soziale Zündstoff da ist, da kann man mit allem rechnen. Vielleicht mit einem Volksaufstand. Und gestern Abend also, wo dann Spanien gespielt hat gegen Kroatien, hier in Spanien, die Volksseele war bestimmt auch am Kochen. Hier in Katalonien ein bisschen weniger, da ist das nicht so interessant, was die spanische Nationalelf macht. Aber jedenfalls, wo alle gedacht haben, Spanien der große Favorit und Titelverteidiger und so, na, diese Holländer da, die vespern wir uns kurz weg in der ersten Halbzeit. Tatsächlich geht Spanien in Führung, 1:0, glaube ich auch, ein Elfmeter, ne? Wahrscheinlich war es auch keiner. Und dann aber hat Holland noch 5 Tore gemacht. Also ich musste doch sehr, sehr schmunzeln. Was mir aufgefallen ist, der Ablauf dieses Spiels, man weiß das ja selber als Fußballer, ein Spiel kann so und so verlaufen. Ein Spiel kann eine Wendung nehmen, mit der niemand rechnet. Und ich würde auch sagen, die Spanier hatten sehr viel Pech. Als Fußballer muss ich das anerkennen. Diese Pifia, wie man hier so schön sagt, des Torhüters Iker Casillas, das sind Tore, mit denen sollte man eigentlich nie rechnen. Sie fallen manchmal, so alle 7 Monate fällt mal so ein Tor. Das war natürlich ein Geschenk. Spanier hatten selber Chancen in der ersten Halbzeit, die sie nicht genutzt haben. Also das Spiel hätte auch 3:3 oder 4:3 für Spanien ausgehen können, genauso. Ich sehe jetzt nicht diese Katastrophe und die spanische Mannschaft am Ende. Was mir aufgefallen ist, die Holländer, die hatten wohl das bessere Doping. Die rannten bis zum Schluss wie angestochen. Das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Und das war vielleicht auch der kleine Tick, den die nachher besser waren. Vielleicht. Also die waren besser gedoppt. Ich kann da nicht so sehr viel zu sagen zum Spielablauf. Ich habe das nicht gesehen. Ah. Ich habe ja vor, mir kein Spiel anzugucken hier von dieser Kaka. Also bist du gar kein Fußballfan, du bist nur Barca-Fan. Nee, das ist doch gerade das Schöne. Also ich hoffe deshalb, dass Spanien so früh wie möglich ausscheidet, Brasilien so früh wie möglich, Argentinien sofort, damit so wenig die Barca-Spieler nicht abgenützt werden und vor allem nicht verletzt werden können, so früh wie möglich nach Hause, damit sie wieder fit sind, wenn die neue Saison hier losgeht. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM. Wir haben hier ein paar Torschrei-Effekte eingebaut, zu Ihrem Vergnügen im Hintergrund. Gut, soweit zum Fußball. Was gab's noch in dieser Woche? Der Krieg in der Ukraine scheint sich auszudehnen. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Es wird mit schwerer Artillerie geschossen. Es werden Brandbomben auf die Zivilbevölkerung abgeworfen. Was mir auffällt ist, wenn Faschisten die Macht übernehmen, die haben nie Skrupel, direkt mit Panzern gegen die Bevölkerung loszugehen. Als die anderen noch dran waren, die haben keine Panzer geschickt, die haben erstmal bewaffnete Polizisten geschickt, die reingeprügelt haben, aber die hätten sich nie getraut, mit Panzern gegen die Leute vorzugehen. Das ist wirklich immer wieder wie ein Gesetz der Geschichte, egal über welches Regime wir jetzt sprechen und über welches Land, in Chile oder in Bolivien oder in Brasilien oder die ganzen Militärdiktaturen. Sobald Faschisten und Rechte dran sind, haben die keine Hemmungen, mit absolut brutaler Militärgewalt gegen Zivilisten vorzugehen, wie jetzt in der Ukraine. Was mich erstaunt ist, dass keine Protestschreie hier im Westen durch die Bevölkerung gehen. Was mir auch aufgefallen ist, heute Morgen im Morgenmagazin von Radio Nacional de España, das Morgenmagazin mit Pepa Fernández, da werden die Meldungen so gesagt. Die ukrainische Regierung geht gegen Terroristen im Osten des Landes vor. Das ist unglaublich, was die für eine Sprache übernehmen. Die Sprache der Neofaschisten in Kiew. Unglaublich. Interessant, und das lässt uns doch aufhorchen, was alles noch auf uns zukommen wird. Genauso wie die Polizei in Brasilien jetzt, die natürlich auch schon in den letzten 3 Wochen bei Straßenkämpfen und Barrikaden natürlich auch gegen Terroristen kämpft, ne, die da demonstrieren. Und zur Ukraine, ich glaube gestern, die anderen, die sind natürlich, die liegen auch nicht auf der faulen Haut. Ne? Die schießen die Militärflugzeuge haben, ab mit 50 Leuten. Genau, seit gestern, ne? Also 50 tote ukrainische Soldaten. Ne? Ja. Gut, also die wehren sich jetzt entschieden, beziehungsweise auch die haben Kämpfer eingeschleust aus Tschetschenien, soweit man hört, und jetzt fahren auch schon Panzerfahrzeuge über die Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Das heißt, das Ganze scheint wohl ziemlich aus dem Ruder zu laufen. Wenn da jetzt nicht irgendwann die Vernunft siegt und vielleicht Washington auch die Faschisten in Kiew zurückpfeift, die Milliardäre, die jetzt ihr Privatvermögen in militärische Aktionen investieren, dann sieht das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr böse aus, weil Russland liegt daneben. Die werden da nicht lange zuschauen, da bin ich ganz sicher. Und ob da die NATO eingreifen wird, ist auch noch eine andere Frage. Das andere Thema, das du schon gerade angesprochen hast, ist natürlich Brasilien. Aber wir werden nicht nur dumpf hier die fußballerischen Ereignisse wiedergeben. Das machen die anderen schon genug. Wir werden unseren Senf dazugeben. Aber es geht um die explosive soziale Lage in Brasilien. Die Leute sind stinksauer auf die Regierenden und Herrschenden, die da so schön und fröhlich das Geld verprassen. Ja, die Weltmeisterschaft wurde glaube ich, vor 7 Jahren schon da entschieden von der FIFA, dass die dann in Brasilien ausgetragen werden soll. Und da hat sie dann theoretisch schon begonnen, ja, die eigentliche WM. Und das fängt dann so an, dann setzen sich Leute zusammen, die mal sehen wollen, wie viel der Staat da abdrückt, für neue Stadien zu bauen oder umzubauen und die ganze Infrastruktur, die da zusammenhängt damit. Und die setzen sich dann also zusammen und dann werden Prozentzahlen ausgehandelt und so, wie viel kriegst du, wie viel kriege ich. Und so beginnt eigentlich jede große Baumaßnahme, ne? Olympiaden und Großprojekte und so weiter. Naja, jedenfalls die Bevölkerung, die hat dann eben mitgekriegt, was da abläuft, und haben dann angefangen zu protestieren, das ging also, hat ganz klein angefangen und ist immer größer und breiter geworden, diese Bewegung, Protestaktion, Demonstration auf der Straße und überall. Jedenfalls also bei diesem ersten Spiel jetzt vorgestern da in Brasilien gegen Kroatien, am selben Spieltag schon gab es schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei, stundenlang. Also zuerst mal in Sao Paulo, dort war das Spiel, und eben Proteste gegen diese Geldverschwendung. Ganz konkret werden bessere Schulen, bessere Erziehung gefordert, Krankenhäuser, Gesundheitswesen, dann auch die Arbeiter von der Metro, die reklamieren, dass entlassene Kollegen wieder eingestellt werden, und nicht nur da, sondern auch in Rio, die Lehrer, in Natal, die Busfahrer. Und auch die betroffenen Nachbarn, die da dann in den letzten Jahren in deren Stadtviertel abgerissen wurden und die dann vertrieben wurden praktisch im eigenen Land, alle protestieren jetzt dagegen. Muss man sehen, wie das weitergeht, wenn jetzt also die Fußballspiele angefangen haben. Und unser Iniesta hier, also spanischer Nationalspieler, der wird danach befragt wird von den Journalisten, und dann sagt er, ja, er versteht es alles gar nicht so richtig, diese Proteste, ja, diese Weltmeisterschaft im Fußballland, im wichtigsten Fußballland der Welt. Es gibt doch nichts Schöneres als das. Und eigentlich müssten da doch alle feiern. Die sollen doch alle Kuchen essen. Marie Antoinette. Dabei ist er in Jasper noch einer der intelligentesten Spieler. Ja, dann muss man sich also das Niveau, das soziale Gewissen der anderen vorstellen. Es ist nicht zu fassen. Was da passiert, ist natürlich sehr, sehr hart. Die Fußball-WM in Brasilien hatte noch nicht begonnen. Da fiel am Donnerstag in der Nähe der U-Bahn-Station Carrao in Sao Paulo der erste Schuss. Das Gummigeschoss aus dem Gewehrlauf eines Polizisten traf einen Demonstranten an der Brust. Der junge Mann brach zusammen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Rund 300 Gegner der Weltmeisterschaft hatten das Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Kroatien zum Anlass für eine weitere Protestdemonstration genommen. Die Gruppe Nau Weiter Copa, es wird keine WM geben, hatte schon seit Monaten gegen das Turnier mobil gemacht. Das wissen wir, das haben wir oft gesehen. Das Versprechen der Organisatoren, es solle ein absolut friedlicher Marsch werden, verhallt im Lärm der Gewehrsalven. Die Zeit des friedlichen Protestes sei vorbei, sagt ein Aktivist des Schwarzen Blocks. Seinen Namen möchte er natürlich nicht nennen, sein Gesicht muss er durch ein schwarzes Tuch verhüllen. Vor einem Jahr habe man am Rande des Confed Cups nur laut geschrien. Die Regierung hat uns aber nicht zugehört. Jetzt müssen wir handeln. Die vermummten Aktivisten bauen sich vor den in zwei Reihen aufmarschierenden Sicherheitskräften auf und tanzen wild mit den Armen wedelnd auf und ab. Dann fliegen die ersten Steine und Flaschen. Die Polizisten antworten mit Tränengas und Gummigeschossen. Beißender Rauch steigt auf. Wer keine Gasmaske trägt, hat verloren. An einer Straßenecke brennt ein Mülleimer. Plastikstühle einer Bar dienen als Wurfgeschosse. Die Polizei geht zum Angriff über. Der Einsatzleiter gibt das Kommando. Choque, Attacke. Martialisch hämmern die Beamten mit ihren schweren Schilden auf den Asphalt. Dann recken sie sich in die Höhe und stürmen nach vorn. Die Situation eskaliert endgültig. Ich verlese gerade einen Bericht von Herrn Kai Beermann und Herrn Michael Althaus. Die sind in Sao Paulo und schildern das sehr anschaulich auf der Homepage heute hier der Neuen Welt. Ein im Gesicht blutender Mann entkommt dem Tumult. Er öffnet seinen Rucksack, zückt zwei Bücher und ruft: Das sind meine einzigen Waffen, und die prügeln auf alles ein, was sich bewegt. Wenige Meter entfernt schüttelt Carlos Roberto da Silva den Kopf. Der Rentner steht im Brasilien-Trikot an seiner Haustür und beobachtet die Straßenschlacht. Eine Schande, das ist Vandalismus, schimpft er. Zwar lässt auch er kein gutes Haar in der Regierung von Präsidentin Dilma Rousseff und kritisiert, ein Land wie Brasilien mit so vielen sozialen Problemen hätte nie WM-Gastgeber werden dürfen. Doch nun ist es nun einmal so und wir sollten die WM genießen. Das war ein kleines Stimmungsbild aus Sao Paulo, wie gesagt, von Leuten geschildert, die gerade da sind und darüber berichten. Da fällt mir gerade ein, weil unsere nationalistische Landesregierung hier in Katalonien, die sind doch in letzter Zeit sehr bemüht um internationale Anerkennung und so. Wie wäre es denn, wenn jetzt der Mas hier, der Wilma anbieten würde öffentlich, dass er seine Mossos rüberschickt. Da könnten doch die noch Erfahrungen sammeln und dann noch besser funktionieren hier in Katalonien. Ja, im Prügeln sind die alle gut. Die werden alle abgerichtet, auf unbewaffnete Leute einzuschlagen. Die Leute, sobald sie sich wehren, werden sie als Vandalisten und Terroristen hingestellt. Die Leute wehren sich natürlich dann erst einmal gegen die Angreifer und dann zertrümmern sie auch, was so an Mobiliar in ihrer Umgebung ist. Und da wird aufgeheult, als habe man wirklich Menschen angegriffen. Man sollte, und das sagen wir vom Niemandsland oft bei solchen Gelegenheiten, man muss wirklich die Verhältnisse sehen. Es gab damals einen Ruf bei Demonstrationen, da hieß es: Menschen sterben und ihr schweigt. Schaufensterscheiben klirren und ihr schreit. So ist das ungefähr. Sie schreien also auf, wenn eine Schaufensterscheibe klirrt, dann heißt es Terrorismus. Aber wenn die Menschen abgeschlachtet werden und verrecken oder mit Gummi geschossen, wie auf Tiere, wird auf sie eingeschossen, dann hört man keinen Mucks von diesen Moralaposteln. Ja, und dann natürlich am nächsten Tag in der Presse wird dann immer zusammengezählt und aufgerechnet, was da jetzt das wieder alles kostet, diese Schäden bei der letzten Demonstration und in Brasilien natürlich genauso wie hier. Und es gibt dort ein Studium, wo es heißt, um die wirklich katastrophale Wasserversorgung und auch Abwasserentsorgung in den großen Städten in Brasilien, um das zu sanieren und in Ordnung zu bringen, das würde ungefähr 10 Milliarden kosten. Ja. Und was kostet die Weltmeisterschaft den brasilianischen Steuerzahler? 9 Milliarden. Also das ist ziemlich genau der gleiche Betrag, der also genau gleich hoch, sagen wir, wie wenn hier die spanische Regierung die Banken rettet, ist ungefähr genau das gleiche, was die Reichen und die Spekulanten aus Spanien rausgeschafft haben. Ja, das ist immer so ein Nullsummenspiel da. Kurz eine Zahl: Der Wert der spanischen Nationalelf entspricht ungefähr den Kürzungen im Sozialbereich der spanischen Regierung. Das ist fast eine Milliarde, eine Milliarde Euro für ein paar Ballartisten, die gut zirkusreif manchmal rumlaufen, aber man möge sich bitte die Verhältnisse vor Augen führen. Ja, also das ist die eine Seite der Geschichte, einfach Zahlen, ne, die in den Reichen und den Unternehmen wird in den Hintern geschoben und den armen Bevölkerungsschichten wird es abgeschnitten und die müssen das bezahlen. Und die andere Sache ist eben dieses, was du vorher gespielt hast, da am Anfang, ne, Erster Weltkrieg, ne, schwarz-rot-goldene Nationalfahnen, wie damals, heute auch. Ne? Und Kaiser Wilhelm sagt dann, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ne? Und die Verblödeten, vom Fußball Verblödeten, starren ihre Nationalflagge an und schwenken sie und hören die Nationalhymne und es überkommt sie so ein dumpfes Glücksgefühl. Ich gehöre ja auch dazu. Ne? Und wie gesagt, nicht nur die Leute, die Zuschauer, die wieder auf den gleichen Schwachsinn reinfallen, sondern auch so Leute wie Iniesta. Aber es gibt Hoffnung. Ne? Es gibt da einen gewissen Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Das ist also der WM-Spieler, der überhaupt den längsten Namen hat von allen, die jemals als Teilnehmer da registriert wurden. Besser bekannt ist er einfach als Sócrates. Und der ist jetzt leider vor 3 Jahren gestorben, dieser Mensch, sonst wäre er jetzt gerade 60 geworden. Und also in Brasilien bekannt wie ein bunter Hund und wahrscheinlich internationalen Fußballfans auch. Der ist zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung getreten beim Stadtturnier in Sao Paulo. Das waren Corinthians gegen Sao Paulo und zwar 1983. Ja. Da also er hat bei Corinthians gespielt, 1,93 Meter groß, hat aber nur 41 Schuhgröße. Dafür ist er bekannt. Und der reißt da also 1983 die Faust empor und auf seinem Hemd kann man da lesen, gewinnen oder verlieren, aber immer mit Demokratie. Und das natürlich in voller Militärdiktatur da. Ja? Das muss man also schon sehen, der hatte schon Eier, wie man hier so sagen würde, in Spanien, ne, und sagt dann auch Sätze wie, ideal wäre ein perfekter Sozialismus, wo alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Oder wenn die Leute nicht sagen dürfen, was man sagen muss, dann mach ich es. Und er hat also nicht nur da bei Corinthians gespielt, sondern natürlich auch in der brasilianischen Nationalmannschaft, war 82 in Spanien dabei, in Mexiko 1986. War berühmt als Spieler auf der einen Seite für seine Absatzkicks und Steilpässe, auch mit der Hacke, und war eben außerdem auch noch Arzt, Kinderarzt, und deshalb wurde dann populär nur noch Doktor genannt, der Doktor. Und er hat aber dann täglich 20 Zigaretten geraucht, ne, eher das mit dem Trainieren hat er nicht so ernst genommen. Und Feste feiern, da war er dann immer dabei, ne? Und aber interessanterweise in seinem eigenen Club bei Corinthians, Sao Paulo, hat er dann innerhalb so basisdemokratische Strukturen durchgesetzt, ne? Das war die damalige Democracia Corinthiana, also die haben alles zusammen bestimmt, ne? Die Spieler haben die Trainingszeiten festgelegt bis zum Speiseplan, und hat dann auch die Fans aufgerufen, sich gegen die Militärdiktatur und die Demokratie zu engagieren. Also solche Leute gibt's auch. Nur das mal zur Ehrenrettung der... Man muss überhaupt feststellen, wenn man ein bisschen zurückblickt in die Geschichte des Fußballs, in den 70er Jahren gab es den größten Anteil an denkenden, intellektuell auch fitten Fußballern, die sich zu manchen sozialen und politischen Problemen geäußert haben. Das Ganze ging dann wieder verloren im Laufe der 80er, wo die Leute wieder dermaßen verblödet und eingeschüchtert wurden. Aber denken wir einfach an, um nicht jetzt weit wegzugehen, an Uli Hoeneß, Paul Breitner und Günter Netzer, die haben sich ständig auf ihre Art und auf ihrem Niveau natürlich auch zu politischen Sachen geäußert. Denken wir an Leute wie Ewald Lienen von Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach auch, der hat ausgeschlagen, in der deutschen Nationalelf zu spielen, weil Deutschland nach Argentinien gereist ist während der faschistischen Militärdiktatur und da gespielt hat. Das war in den 70ern, als zigtausende von Menschen gefoltert wurden, verschwunden, mit Hubschraubern übers Meer geflogen und da ins Wasser geworfen. Und solche Schweinereien sind da passiert. Fußballer haben sich geäußert. Heute hört man wenig. Die Medien zensieren das natürlich auch. Sobald ein Fußballer sich irgendwie äußert, wird das einfach zum Verschwinden gebracht in den Massenmedien. Da muss man schon im Internet gucken. Aber solche Leute gibt es immer wieder. Und wir freuen uns, dass das so ist. Niemandsland 94 FM. Schlagen gegen diese Felsen seit 3 Milliarden Jahren. Ob sie uns bemerken oder ob sie sich an irgendwas erinnern. Wir waren schon einmal kurz da, haben alles getan. Es hat endlich geklappt, halten etwas auf dem Arm, das so aussieht wie wir. Es wird doppelt so schön, es wird doppelt so viel, wenn ich es teile mit dir, unendliche Weiten. Wir schicken Roboter auf Reisen, bringt uns was Schönes mit, schreiben, lassen es in Flaschen treiben, stimmt, gibt's ne Nachricht zurück. Wir wachen auf mit Sorgen, wachen auf mit Falten, wachen auf mit nem Lächeln im Gesicht. Jemand geht wie Hund Wasser, löschen sein Feuer, trotzdem vergessen wir ihn nicht, denn wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit nem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder, Und du glaubst nicht an Wunder. Wir sind so weit auseinander, doch fühlen uns so nah. Sprech deine Sprache nicht, ich versteh jedes Wort. Ich muss nur kurz an dich denken, das Telefon klingelt. Es bleibt ein mystischer Ort, Lawinen aus Metall rollen jeden Morgen durch die Stadt, an unseren Fenstern vorbei. Mama Erde trägt Klunk, schmückt sich mit Brillanten. Wir rauben sie aus und bestimmen einen Preis. Wir sind schwarz, wir sind weiß, wir sind grün. Gelb, blau, grau oder rot, wir sind Marley, Hendrix, Mozart, Biggie, Queens of the Stone Age und Deepish Mode. Wir gucken bis zum Urknall. Ich kann hören, wie dein Herz tobt, egal ob wir fallen oder aufsteigen. Du hast doch schon mal gewonnen gegen Millionen, die so waren wie du. Das muss doch ausreichen, Mann, wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt. Wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt. Wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Ich grüße ganz herzlich die Hörer von Niemandsland in Barcelona. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland 91.4 FM. Für alle Fußballverrückten, es wird jede Menge Tore geben. Richtige und falsche, vom Schiedsrichter geschenkte, abseitsverdächtige Tore. Herrliche Tore, Kopfballtore, Linkstore, Tore mit dem Kopf, mit der Hüfte, Tore mit dem Knie wird es vielleicht sogar geben. Mit der Hand. Mit der Hand kann es Tore geben. Und einmal hat bei Hansa 07 ein Spieler ein Tor mit dem Sack, mit dem Hoden geschossen. An diese Episode möchte ich auch erinnern. Das war Anfang der 80er. Der Spieler rannte wie verrückt in Richtung Tor. Eine stramme Flanke kam in Hüfthöhe in den Strafraum gepfiffen. Und er krümmte sich vor Schmerzen auf dem Boden, aber der Ball kullerte ganz langsam ins Tor. So etwas gibt's also alles, meine Damen und Herren. Torfieber. Goalfieber. Was rein muss, muss rein. Ja, und was raus, raus muss, muss raus. Also das größte Tor wird natürlich die FIFA selber schießen, weil wenn die Weltmeisterschaft zu Ende sein wird, wie lang ist das? 4 Wochen, glaube ich. Ne? Ja, die haben das ganz ordentlich in die Länge gezogen. Wenn es dann zu Ende ist, hat die FIFA 1 Milliarde Dollar reingenommen gemacht. Mit ihrem ganzen Merchandising, Fernsehrechte und was sie da alles verkaufen und handeln, diese Leute machen natürlich den fetten Reibach. Uns widert das ziemlich an und wir prangern das hier auch immer an und wollen, dass die Leute sich mit uns empören. Dann geistert im Moment durch die Presse der Katar-Skandal. In Katar, dem Barca-Sponsor, sollen die Fußball-Weltmeisterschaftsspiele 2022 ausgerichtet werden. Noch steht kein einziges der neuen Stadien. Im März haben die Vorarbeiten zu einer Austragungsstätte südlich von Doha begonnen. Das WM-Komitee in Katar will um jeden Preis den Eindruck vermeiden, dass der Fußball in der Wüste bereits Todesopfer gefordert hat. Die haben im Moment zwei Sachen am Hals. Die Herren, die Herrscher von Katar. Die Korruptionsvorwürfe bzw. die nachgewiesenen Käufe von FIFA-Mitgliedern afrikanischer Staaten, die haben denen einige Millionen zugeschoben und dadurch wurden die gewählt. Das ist bekannt, das weiß jeder, aber wenn man es dann schwarz auf weiß liest und es ist bewiesen worden, schlagen die Leute dann doch immer wieder die Hände überm Kopf zusammen und sagen, mein Gott, da herrscht ja Korruption. Ja, was denn sonst? Wie soll das denn sonst funktionieren? Ja, ja, also ich habe gerade jetzt irgendwo flüchtig gelesen, selbst Beckenbauer wird jetzt angeschuldigt, dass er da auch mit drin verwickelt ist. Ja klar, warum auch nicht? Wenn Uli Hoeneß verwickelt ist, warum nicht der Kaiser? Allein in den Jahren 2012 und 2013 starben 964 Arbeiter aus Indien, Nepal und Bangladesch. Die katarische Regierung hat das mittlerweile sogar bestätigen müssen. Einige der Männer kamen im Sommer um, in der Hitze oder bei Arbeitsunfällen. Schon jetzt klebt Blut an der WM und die Frage wird lauter, ob ein Fußballturnier es wert sein kann, dass Menschen bzw. so viele Menschen dafür sterben. Zu allem Überfluss, wie gerade gesagt, wurden vergangene Woche neue Hinweise auf Korruption rund um die WM-Vergabe veröffentlicht. So hat der frühere katarische Fußballfunktionär, ein gewisser Herr Mohammed bin Hammam, angeblich Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees bestochen. Insgesamt 5 Millionen Dollar soll er an afrikanische FIFA-Mitglieder verteilt haben, damit sie 2010 für Katar stimmen. Bei dem märchenhaften Reichtum dieser Hyperreichen ist das natürlich ein kleines Trinkgeld. Wie auch immer damals die absurde Entscheidung für ein Turnier in der Wüste zustande kam, es sind Männer wie Ganesh, das ist ein kleiner Arbeiter, die unter den Folgen leiden. Dieser kleine Arbeiter ist mittlerweile als Sklave beschäftigt. Die Leute werden da eingeschlossen, die Arbeiter, die dürfen nicht auf die Straße gehen. Und in vielen arabischen Staaten gibt es ein System, das sogenannte Kafala-System, das besagt Folgendes. Wenn du in diesem Land bist, musst du jemanden finden, der für dich bürgt. Nur dieser Bürger kann entscheiden, ob du deinen Pass wiederbekommst, ob du ein- oder ausreisen darfst und viele, viele andere Beschränkungen, ob du überhaupt aus dem Land darfst. Dann gibt es clevere Bauunternehmen, die übernehmen die Kafala für vielleicht 200-300 Arbeiter, nehmen ihnen die Pässe weg, sperren sie ein und diese Leute sind Sklaven nach arabischem oder katarischem Recht. So sieht es aus. Diesem Gesindel gibt man eine Fußball-WM. Und alle fragen sich, wie soll das gehen? Wie sollen die da bei 40 Grad Fußball spielen? Im Sommer, wo die Leute sich schlapp unter das Wüstenzelt legen und froh sind, wenn sie nicht raus müssen. Alles das wird jetzt wieder in Frage gestellt, nach Jahren, wo das jetzt schon vergeben wurde. Und die Leute fragen sich, waren die denn dumm, waren die blöd? Nein, die sind weder dumm noch blöd, meine Damen und Herren. Die sind einfach nur geldgierig. Das ist es, was dahinter steckt. Sie war noch nie in New York, sie war niemals auf Hawaii. Für sie ist Freiheit nur ein Wort, sie hat dafür keine Zeit. Und sie spart auf den Flug, spart auf den Flug, spart auf den Flug. Doch sie braucht jeden Schein, was übrig bleibt, ist nie genug. Yeah. Sie ist hier aufgewachsen, ist hier groß geworden, im hohen Norden zwischen Captain Jack und Captain Morgan. Die Zeit war schneller weg, als sie gekommen ist. Man fühlt sich ausgebrannt, wenn man zu lange in der Sonne sitzt. Hat zwei Jungs, einen blauen Vogel und einen Hund. Denkt, Actimel und Baby Bell sind gesund. Niemand holt sie aus der Midlife-Crisis. Sie muss weinen, weil selbst im Sommer dieser große See vereist ist. Geht servieren, frustrierte Seelen aufpolieren. Rostock, Lübeck, Hamburg, Kiel, klickt sich durch die Welt, fliegt so weit sie kann. Klappt den Rechner zu, Gedanken bleiben an. Sie war noch nie in New York, sie war niemals auf Hawaii. Für sie ist Freiheit nur ein Wort, sie hat dafür keine Zeit. Und sie spart auf den Flug, spart auf den Flug, spart auf den Flug. Doch sie braucht jeden Schein, was übrig bleibt, ist nie genug. Vor der Haustür liegt noch Schnee von gestern. Der Ex-Soldat wohnt jetzt im Bremerhaven, dem geht's auch nicht besser, kurz vergessen. Paradies ist nicht weit beim Italiener. An der Ecke gibt's griechischen Wein, fast kubanische Zigarren. Sizilien im Bauch, mit Bierdeckeln schnell eine Pyramide gebaut. Kennt die Freiheitsstatue nur aus dem Heidepark. S-Bahn steht im Winter für sibirische Eisenbahn. Wie schlimm es ist, wenn alle anderen reden, Fotos zeigen, bunte Bilder aus einem anderen Leben. Tausend Palmen in ihrer Wohnung, bisschen viel. Rostock, Lübeck, Hamburg, Kiel. Sie war noch nie in New York, sie war niemals auf Hawaii. Für sie ist Freiheit nur ein Wort, sie hat dafür keine Zeit. Und sie spart auf den Flug, spart auf den Flug, spart auf den Flug. Doch sie braucht jeden Schein, was übrig bleibt, ist nie genug. Yeah. Die in New York, New York. Ja, ich heiße Margareta Eppendorf, bin Künstlerin aus dem Ruhrgebiet und ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Niemandsland bei Radio Contrabanda in Barcelona. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 14. Juni 2014, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Niemandsland. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Weitere Kämpfe im Irak. Kurdische Peshmerga-Soldaten stellen sich, wie hier bei Kirkuk, dem Vormarsch der radikal-islamischen Terrormiliz ISIS entgegen. Auch die irakische Armee hat nach eigenen Angaben damit begonnen, eingenommene Städte zurückzuerobern. Die Kämpfer der Extremistengruppe sollen sich aus mehreren Richtungen der Hauptstadt Bagdad nähern. USA werfen Russland Waffenlieferungen in die Ostukraine vor. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte, es gebe überzeugende Beweise dafür, dass Russland den Separatisten Panzer und Raketenwerfer zur Verfügung gestellt habe. Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte Russland bereits am Donnerstag beschuldigt, Panzer über die Grenze gelassen zu haben. Stichwahl um Präsidentenamt in Afghanistan. Der ehemalige Außenminister Abdullah und der frühere Weltbankökonom Ghani bewerben sich um die Nachfolge von Amtsinhaber Karzai. Die Wahl findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Taliban haben mit Anschlägen auf Wahllokale gedroht. FIFA sperrt Franz Beckenbauer provisorisch für 90 Tage. Der Fußball-Weltverband wirft Beckenbauer vor, er kooperiere nicht mit der Ethikkommission, die die Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 an Russland und Katar untersucht. Die Kommission geht dem Verdacht nach, vor der Entscheidung sei Schmiergeld geflossen. Fußball-WM in Brasilien. Im zweiten Spiel der Gruppe B besiegte Chile Australien mit 3:1. Zuvor hatte es die erste große Überraschung des Turniers gegeben. Weltmeister Spanien unterlag den Niederlanden mit 1:5. Außerdem gewann Mexiko gegen Kamerun mit 1:0. Das Wetter heute in der Nordhälfte und im Süden Schauer und vereinzelt Gewitter, dazwischen oft freundlich und meist trocken. 15 bis 24 Grad. Ja, da haben wir es gerade noch mal gehört in der ARD. Tagesschau in 100 Sekunden. Sklavenhalterstaat kauft Fußball-WM. Ein deutscher Kaiser ist verwickelt. Der Kaiser Franz Beckenbauer hat da wohl auch ordentlich Schmiergelder kassiert, um den Sklavenhalterstaat zu begünstigen. Ein paar Nachrichten aus Deutschland. Thema Fluthilfe. Sowas gibt's auch. Der Fluthilfefonds, den die Bundesregierung nach dem Hochwasser an Elbe und Donau im vorigen Sommer eingerichtet hatte, war mit 8 Milliarden Euro offenbar überdimensioniert. Bisher wurden zur Begleichung von Schäden lediglich rund 750 Millionen Euro ausgegeben, noch nicht einmal 10% des Fonds. Sachsen-Anhalt, das am stärksten von der Elbe-Flut betroffen war, zahlte aus dem Fonds bisher 192 Millionen Euro an Hochwasseropfer. In Sachsen waren es 260 Millionen und in Bayern, wo die Donau ganze Landstriche unter Wasser gesetzt hatte, 240 Millionen Euro. Der Bund hat seine Schadensbilanz bereits erheblich nach unten korrigiert und will 1 Milliarde Euro wieder aus dem Fonds herausziehen. Bayern hingegen bleibt bei seiner Schadensrechnung von 1,3 Milliarden Euro. Sachsen hat sie gerade um 200 Millionen auf 2 Milliarden Euro erhöht. Länder wie Berlin, die an der Finanzierung des Nothilfefonds beteiligt sind, befürchten nun, dass die Fluthilfe als Infrastrukturfördertopf missbraucht werden könnte. So will die Stadt Halle aus dem Fonds den Neubau einer Eissportarena finanzieren, deren Kosten mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt wurden. Ein vom Gericht beauftragter Gutachter hatte den Hochwasserschaden an der alten Eissporthalle auf 1 Million Euro beziffert. Deutschland, deine Milliardäre, beziehungsweise Deutschland, deine Millionäre. Egal, ob jemand progressiv oder reaktionär ist, ob jemand nett oder ein Arschloch ist, wenn Sie mir diesen Ausdruck erlauben, wenn es um das Geld geht, da handeln Sie alle ziemlich ähnlich. Wo Sie können, betrügen Sie den Fiskus und ja, platzieren Ihr Geld, Ihr Vermögen möglichst in Steuerparadiesen. Es läuft eine der spektakulärsten Ermittlungen in Deutschland, im Moment wegen Steuerbetrugs, gegen Frau Alice Schwarzer. Fahnder gehen dem Verdacht nach, dass die Feministin über Jahre weit mehr Steuern hinterzog, als sie bisher eingeräumt hat. Nach dem Fall Uli Hoeneß, der ja auch zuerst einmal sich selbst angezeigt hat, spät und schlecht und bei dem man immer neue Millionenkonten im Ausland entdeckt hat, geht es nun Alice Schwarzer an den Kragen. Dabei gingen sie dem Verdacht nach, dass die Emma-Herausgeberin offenbar zusätzlich zur Causa Schweiz, da hatte sie nämlich Steuern angemeldet, zusätzlich Steuern in sechsstelliger Höhe hinterzogen haben soll. Damit wäre aber auch die Selbstanzeige wertlos und das Geld, das sie mit dem Schweizer Konto hinterzogen hatte, doch ein Fall für die Strafverfolger. Denn Selbstanzeigen gelten nur, wenn darin alle maßgeblichen Steuersünden ausgepackt werden. Wer dagegen etwas verschweigt, im schlimmsten Falle vorsätzlich, um den Fiskus erneut zu hintergehen, muss die besondere Härte des Gesetzes befürchten. Hierzu kommentiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche Folgendes. Da heißt es, ihre Verdienste um die Gleichberechtigung der Frau kann Alice Schwarzer zwar niemand nehmen. Seit 37 Jahren steht sie an der Spitze ihres Blattes. Sogar einen mittelalterlichen Wehrturm in Köln hat sie für die Sache der Frau erobert und im Frauenmediaturm ein feministisches Archiv untergebracht. Doch mit der neuen Wendung ihres Steuerfalls könnte ihr ein ähnlicher Absturz wie Ex-FC Bayern-Chef Uli Hoeneß drohen. Nicht nur eine empfindliche Strafe, sondern auch das Aus als moralische Instanz der Republik. Schon seit ihrer Selbstanzeige erscheint sie kaum noch in Talkshows. Da war die gute Alice Schwarzer nämlich ein Faktor in Talkshows im deutschen Fernsehen. Im Februar hatte sie in einer dieser Talkshows, je nach Lesart, selbstbewussten, selbstgerechten, selbstherrlichen Erklärung, ein kleines Schuldbekenntnis und ein großes Lamento gegen den angeblichen Sittenverfall der Presse formuliert. In eigener Sache, so unterschrieb sie den Beitrag auf ihrer Website. Der Fall ist auch aus Sicht der Steuerbehörde bereinigt. Mit welchem Recht also jetzt diese Denunzierung? Fragt sie und schrieb Sätze wie: Inzwischen ist alles legal. Meine Steuern sind gezahlt. Steuerfehler, wie ich einen gemacht habe, kann man wieder gut machen. Und genau das habe ich getan. Wie kommt es also, dass die Reichen nicht bereit sind, das Gesetz zu befolgen, was jeder Arbeitnehmer, jeder kleine Arbeiter muss abdrücken? Dem wird gnadenlos das Geld direkt, bei der Lohnübernahme wird ihm das Geld schon abgezogen. Warum wird den Reichen das Geld nicht direkt, sobald sie es irgendwie in die Hand bekommen, direkt abgezogen, wie jedem kleinen Arbeiter? Das ist die Frage. Aber gut, die Frage ist naiv, wir stellen sie hier so oft und lachen uns dann auch immer wieder kaputt. Was uns allerdings erstaunt, ist, dass jetzt exemplarisch einige dieser Herrschaften doch rangezogen werden, zumindest in Deutschland, und verknackt werden. Es sind Intellektuelle oder so Zirkusnummern wie Uli Hoeneß. Einen Konzernchef hat es vielleicht noch nicht getroffen, oder die kaufen sich vorher natürlich frei und machen das außergerichtlich. Die zahlen dann ein Schweigegeld und dann lässt man sie davonkommen. Also kleine Verfahren gibt es jetzt inzwischen in Einzelfällen, auch in Spanien natürlich hier. Dann kommt es also irgendwann mal tatsächlich zum Verfahren, der wird angeklagt. Einige kommen sogar in Knast für ein paar Tage, und wer eben jetzt schon länger drin sitzt, ist dieser Schatzmeister von der Partido Popular, dieser Bárcenas. Und jetzt die letzte Nachricht, der hat natürlich das nicht alleine gemacht, sondern hatte seine Helfershelfer, sein Restor. Und der Richter jetzt, um da nachzuforschen, forscht auch bei diesem Restor nach und kriegt dann aus der Schweiz übermittelt Daten, die es also erlauben, den da mit rein zu verwickeln. Und was passiert jetzt? Dem Richter wird jetzt verboten, diese Daten zu benutzen. Das heißt, Richter werden gemaßregelt von politischen Instanzen. Es ist nicht das erste Mal, dass die absolut von rechts politisierte Justiz hier in Spanien gemaßregelt wird, aus der Politik direkt. Da kommen also Leute aus den Ministerien, nehmen Richtern bzw. lassen Richtern heikle Fälle aus der Hand nehmen oder klagen Richter sogar an. Der Paradefall, den wir hier oft zitiert haben im Niemandsland, ist der Fall Baltasar Garzón, ein progressiver Richter, der versucht hat, einen Korruptionsskandal der regierenden neofrankistischen PP-Partei aufzudecken, und ihn hat man praktisch aus dem Richterwesen ausgeschlossen. Man hat ihm Berufsverbot erteilt und hatte mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt. Dabei hat dieser Mann nur seine Pflicht erfüllt. So sieht es mittlerweile aus hier in Spanien. Sommer im Niemandsland. Eine andere Meldung zum Thema Reichtum in Deutschland. Die Reichen, die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Das Privatvermögen in Deutschland hat erstmals, Achtung, die 10 Billionen Euro Marke überschritten. Das sind, halten Sie sich fest, 10 mal 1.000 Milliarden Euro. Das haben Privatleute in der Hand. Die Berechnung hat die Gewerkschaft Verdi angestellt. Demnach wächst der private Besitz immer schneller. Im Jahr 2013 stieg er um 328 Milliarden Euro. Das entspricht 10.402 Euro pro Sekunde. Wenn man hier also einen Zähler hätte, wir haben ja einen eingebaut im Niemandsland, da wären er schon wieder in jeder Sekunde. Exakt 10.402 Euro laufen hier durch unsere Reichtumszählmaschine im Niemandsland pro Sekunde. Also rund 1.000 Euro pro Sekunde mehr als im Jahr 2012. Das Vermögen setzt sich aus Produktionsanlagen, Immobilien, Bauland und Geldvermögen inklusive Wertpapieren sowie Beteiligungen zusammen. Der Staatsverschuldung von derzeit mehr als 2 Billionen Euro steht damit nicht nur ein immens hohes Nettovermögen gegenüber, es wächst auch 60 Mal so schnell wie die Staatsverschuldung. Über ein Drittel des Reichtums liege allerdings in der Hand von nur, Achtung, 1% der Deutschen. Das kritisiert die Gewerkschaft. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch das Wirtschaftsforschungsinstitut DIW. Es stellte fest, dass die Vermögen in keinem Euroland so ungleich verteilt seien wie hierzulande. Und gleich verteilt sind sie nirgendwo. Grund genug für Verdi, von besonders Wohlhabenden eine Vermögensteuer von 1% zu fordern. Geld ist genug da, sagt Leni Breimeier, Verdi-Landesbezirksleiterin von Baden-Württemberg. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Superreiche weiter verschont werden, während gleichzeitig notwendige öffentliche Aufgaben nicht erfüllt werden können. Ja, wenn dieser ganze Reichtum also praktisch alles zentriert ist bei 1% der Bevölkerung, dann bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, wo du das da vermeldet hast, ich werde immer reicher und reicher und merk's gar nicht. Ne? Eine Nachricht zum Thema Handel, auch sehr interessant. Der Onlinehandel wächst. Der Internethandel hat im vergangenen Jahr ein neues Rekordhoch erzielt. Gegenüber 2012 wuchs der Umsatz von Amazon, Zalando, eBay und Co. in Deutschland um mehr als 40% und stieg auf 39,1 Milliarden Euro. Damit macht der Onlinehandel inzwischen steuerbereinigt mehr als 11% vom Gesamtumsatz des Handels aus. Das ist enorm. Dagegen ist der andere Geschäftszweig des interaktiven Handels, Teleshopping und Katalogbestellung, weiter stark rückläufig. Der Umsatz sank innerhalb eines Jahres um mehr als 20% auf 9,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Internethändler stieg von 2009 bis 2013 um 14,5%, während die Gesamtzahl der Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche um 3,6% sank. So sieht's mittlerweile aus. Die Leute kaufen also wie verrückt im Internet. Ja. Das liegt auch daran, dass es im Internet billiger ist als woanders. Flüge, Klamotten. Ich kenne Leute, die kaufen ihre Schuhe im Internet. Die gehen in den Laden, suchen sich eine Schuhmarke aus, die ihnen gefällt, probieren sie an, die Nummer. Danach sagen sie auf Wiedersehen, ich überleg's mir noch, ich komme nächste Woche wieder. Dann gehen sie ins Internet und kaufen über irgendein eBay dieselben Schuhe für 20% billiger. Hast du auch schon mal was im Internet gekauft, Werner? Ja, ich glaube mal einen Flug im Flugzeug, aber sonst nicht. Aber ich frage mich natürlich, was kennst du denn für Leute? Solche Leute kennst du? Es sind völlig normale Leute, die das machen. Die gucken einfach, wo kann ich was billiger bekommen? Und das wird dann natürlich auch weitererzählt. Würdest du das nicht machen? Würdest du brav ins Kaufhaus gehen, dir da ein Hemd kaufen, wenn du es im Internet für 20% billiger bestellen könntest? Ja, ich kaufe keine Hemden. Ich trage keine alten Hemden auf und genauso mache ich es mit den Schuhen. Alle 5 Jahre mal ein paar Schuhe. Und ach, ist ja Sommer im Niemandsland. Es ist Sommer im Niemandsland. Im Spiegel gibt es diese Woche einen Aufsatz, einen Essay von Herrn Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina, der ist 58 Jahre alt, ist einer der bekanntesten spanischen Autoren. Zuletzt erschien auf Deutsch Die Nacht der Erinnerungen. Das ist also ein Essay, den hat Frau Helene Zuber übersetzt. Und es geht um die Abdankung von König Juan Carlos. Und er sagt, diese Abdankung offenbart Spaniens Zerrissenheit. Ich möchte ein paar Stellen aus diesem Essay zitieren. Der spanischen Demokratie, so beginnt Antonio Muñoz Molina seinen Essay, scheinen die Zeitläufte mit der Reife nicht mehr Stabilität zu bringen, sondern eine wachsende Unsicherheit, die in gleicher Weise Vergangenheit und Zukunft erfasst. Weder das Morgen noch das Gestern sind geschrieben, sagt Antonio Machado in einem Gedicht. Es gibt kein Element des spanischen Systems, des politischen Systems, das dieser Tage nicht in Frage gestellt würde, von der territorialen Einheit des Landes bis zum Fortbestand der Parteien, die ihm in mehr als 3 Dekaden seine Gestalt gegeben haben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Monarchie auf dem Prüfstand steht. Die unmittelbarste und sichtbarste Folge der Abdankungsankündigung des Königs waren Demonstrationen für die Republik in Madrid, Barcelona und vielen wichtigen Provinzstädten. Die Sprecher der Regierung und der großen überregionalen Parteien sowie die Zeitungskolumnisten feiern die Entscheidung des Königs und kommen zu einer positiven Bilanz seiner Jahre auf dem Thron und seiner entscheidenden Rolle für den Einzug der Demokratie. Aber unter den jungen Leuten und bei den Sympathisanten der neuen radikalen Parteien, die sich aus der Protestbewegung gegen die Sparpolitik speisen, schwankt der Tonfall zwischen offener Feindseligkeit, Gleichgültigkeit und Sarkasmus. Eine ungeduldige Sehnsucht macht sich breit, so schnell wie möglich eine Institution loszuwerden, die mit der ranzigsten Vergangenheit verbunden scheint und die nicht länger als Garant für den Fortbestand der Demokratie gesehen wird, sondern als Hindernis für ihre volle Entfaltung. In einer Kultur, die auf Gleichheit bedacht ist, die Hierarchien misstrauisch gegenübersteht, scheint die Idee, dass das höchste Staatsamt ein vererbliches Privileg sein soll, nicht sehr verständlich. Im Unterschied zu Großbritannien oder zu den Niederlanden hat die Monarchie in Spanien nicht die Aura einer Institution, die seit Anbeginn der Zeit da war, einen gewissen Respekt einflößt und so selbstverständlich ist, dass es kaum jemand einfallen würde, sie in Frage zu stellen. Alfons der 13., der Großvater des Königs Juan Carlos, zerstörte seine eigene Legitimität, indem er in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Diktatur von General Primo de Rivera unterstützte und sich ungeniert mit den reaktionärsten Kräften des Landes verbündete, den Oligarchen, den Großgrundbesitzern, der Kirche und dem Militär. Eine Republik, die ebenso gut gemeint und schwach war wie die Weimarer Republik, wurde 1931 ausgerufen. Doch König Alfons der 13. unterstützte aus seinem Exil in Italien mit Mussolini aktiv die Verschwörer, die sich 1936 in Spanien erhoben und nach 3 Jahren Bürgerkrieg eine finstere und blutige Diktatur errichteten. Nach dem Tod Francos 1975 nahm der Enkel dieses wenig glorreichen Königs den Thron ein, weil das der Wille des Diktators war. Und wir, die wir ungeduldig und voller Unsicherheit die Ankunft der Demokratie erwarteten, hatten keinerlei Vertrauen zu ihm. In diesem Moment, nach fast 40 Jahren Franco-Macht, war im Volk jegliches Gefühl der Verbundenheit mit der Monarchie zerstoben worden, das in der Ära von Alfons dem 13. noch vielleicht vorhanden gewesen war. Gut, soweit Herr Munoz Molina, diese Woche im Spiegel in einem Essay. Ja, also es ist zu schön, um wahr zu sein, diese Sache mit der Republik. Ne? Ich glaube, da müssen wir doch noch eine Weile warten, wo der dann abgedankt hat, Juan Carlos. Da ging es dann gleich los mit Demonstrationen, Leute, die die Republik gefordert haben, die ein Referendum haben wollten. Monarchie oder Republik, aber dann sofort die von oben ging dann eine Kampagne los und Propaganda, ein Trommelfeuer in allen Medien pro Monarchie, praktisch alle Parteien haben mitgemacht, außer den Linken und Podemos und den katalanischen Nationalisten. Und jetzt haben sie also in einer Rekordzeit durchgezogen, dass am nächsten Donnerstag sein Sohnemann da dann proklamiert wird zum König. Also der wird jetzt dann die Arbeitslosenstatistik ein bisschen reduziert, weil er jetzt zum ersten Mal einen Arbeitsplatz hat. Und dann gibt's am Donnerstag diese Zeremonie da und dann wird er eine schöne Ansprache halten mit wohlgesetzten Worten. Er wird sein Bestes geben, er wird seine ganze Kraft einsetzen zu unserem Wohle und der spanischen Bevölkerung. Und dann werden alle eben ganz ergriffen und beeindruckt klatschen und jubeln und am nächsten Tag wird das Fernsehen und die Presse wieder seine Worte würdigen, ne? Und am übernächsten Tag geht dann alles so weiter wie immer, ne? Also da, weil der König ja die gleiche Funktion ausübt eigentlich wie der Präsident in Deutschland, ja. Da könnte man jetzt Bernd Rieksinger paraphrasieren, das ist der Vorsitzende der Linkspartei, der hat gesagt, Wolf war nicht unser Präsident, Gauck ist es auch nicht. Und so können wir halt sagen jetzt, Juan Carlos war nicht unser König und sein Söhnchen Philipp auch nicht. Also das Vermögen der Königsfamilie wird geschätzt auf 1,5 Milliarden Dollar und da warten wir jetzt halt, ob da noch ein bisschen was dazukommt in nächster Zeit mit dem neuen König. Da wird noch einiges dazukommen. Im Raffen sind diese Leute, diese Herrschaften ja immer ganz groß. Da wird angehäuft für die nächsten Generationen, die Macht wird behalten, die Privilegien werden ausgebaut und, wie wir hier im Niemandsland mal erklärt haben, das 20%-Phänomen der Reichen, die 20%-Angst, Es gibt eine Wall Street Studie, die ist wissenschaftlich untermalt. Da heißt es, Reiche, Millionäre und Milliardäre, wenn sie nicht jedes Jahr 20% ihres Reichtums vermehren, dann fühlen sie sich schlecht. Dann haben sie das Gefühl, ihnen wird etwas genommen. Und diese Gier, seinen Reichtum immer weiter zu vermehren, den haben die Reichen, den hat Messi, den hat Sergio Ramos, den hat Alice Schwarzer, den hat der Prinz, den hat die Christine Lagarde und den haben auch unsere korrupten Politiker. Die wollen jedes Jahr 20% mehr. Und wer sich da noch sachkundig machen will und das ein bisschen theoretisch aufarbeiten, der soll bei Marx nachlesen in dem Abschnitt über den Fetischcharakter des Geldes. Danke, bring ihn einmal mit und lies mal ein paar Minuten aus diesem Werk vor. Werfen wir einen Blick noch kurz in die Presse am heutigen Samstag. Schauen wir mal auf die Internetseite der Taz. Separatisten in der Ostukraine, Militärflugzeug abgeschossen, das ist die Meldung der Taz. Vermutlich Aufständische haben ein Transportflugzeug des ukrainischen Militärs abgeschossen. Nach Angaben eines Armeesprechers wurden 49 Soldaten getötet. Dann bricht der Krieg im Irak wieder aus. Bagdad rüstet sich gegen Islamisten. Wie aus dem Nichts taucht eine Islamistenarmee auf und marschiert gegen Bagdad. US-Präsident Obama hat es abgelehnt, den Irak direkt mit Truppen gegen die sogenannte Terrorgruppe ISIS zu unterstützen. In Bagdad wird für einen möglichen Angriff vorbereitet. Dann gibt es einen Streit zwischen der Bild-Zeitung und Focus Online. Das sind zwei rechtsgerichtete Presseorgane in Deutschland. Bild ätzt gegen Focus Online, weil die eine Redaktion die Exklusivmeldungen der anderen großzügig übernimmt. Dahinter steht die Existenzfrage, sagt die Taz. Dann gibt es Neues von Snowden aus den Snowden-Leaks. Evan McAskill, einer der ersten Reporter, der Edward Snowden traf, über Privatsphäre, Massenüberwachung und US-Verfassung. Da gibt es ein ziemlich langes Interview in der Taz heute. Ich verlese einmal nur kurz den Einstieg. Es geht aber darum, warum der Chef des größten sozialen Netzwerks der Welt und der Enthüller des größten Geheimdienstskandals aller Zeiten dieselbe Hackerethik teilen. Die Geschichte von Mark Zuckerberg, Edward Snowden und ihren Gemeinsamkeiten kann man in der Taz am Wochenende nachlesen. Geht also an die Kioske und kauft die auch ab und zu. Lest nicht nur im Internet, weil dann werden die Zeitungen alle verschwinden, wenn wir das nur im Internet tun. Mr. McAskill, vor einem Jahr trafen Sie Edward Snowden in seinem Hotelzimmer in London. Sie waren als Verteidigungsexperte des Guardian der dritte Mann, neben dem Guardian-Kolumnisten Glenn Greenwald und der Dokumentarfilmerin Laura Poitras. Wie haben Sie Snowden damals erlebt? Am wohlsten hat er sich immer gefühlt, wenn er über IT-Fragen sprach, über Computer, über NSA-Programme. Diese Welt interessiert ihn, in dieser Welt lebt er. Sobald es um Politik oder persönliche private Dinge ging, war ihm das deutlich weniger angenehm. Frage: Der Guardian hatte sie Greenwald und Poitras als eine Art Aufpasser zur Seite gestellt, um die Identität dieses Whistleblowers zu überprüfen, der sich da anonym mit all den Dokumenten gemeldet hatte. Greenwald und Poitras hatten Angst, ihre Anwesenheit würde die Quelle verschrecken. Antwort: Ich erschien am Flughafen in Washington und sie waren ziemlich kühl, so wenig höflich wie nur möglich. Erst als wir nach dem Flug mit dem Taxi nach Hongkong hineinfuhren, erzählte ich Laura von meiner Arbeit, was ich bis dahin gemacht hatte. Da taute sie ein wenig auf. Wir waren dann bald ein Team. Wir lachten über alles. Wie vorsichtig waren sie, als sie erfuhren, wer die Quelle ist? Wir haben den Namen Edward Snowden nie gegoogelt. Wir wussten, dass das gefährlich sein würde. Snowden schien die Übergabe des Materials akribisch vorbereitet zu haben. Schon die erste Ladung von Dokumenten, die er Glenn und Laura vor dem Treffen gab, war extrem gut organisiert. Er hatte sich überlegt, was die Story sein könnte und hat sie danach in unterschiedlichen Dateien geordnet. Verizon, Prism, Cybersicherheit, das Verhältnis von NSA und Internetfirmen. Das Interview ist recht lang. Wer Interesse an diesem Thema hat, kann es auf der Homepage der Taz heute nachlesen. Super interessant. Es ist Sommer im Niemandsland. Ein Bericht. Rambazamba, so nicht Herr Brasi. Proteste. Die Taz bringt hier ein Foto, ein sehr spektakuläres Foto. Brasil, balabala. Da ist die ganze Welt zu Gast, sogar aus Afrika und Russland. Nicht alle sind gekommen, freuen sich auf Kaipi und Schoki, Schnecken und Samba-Fußball und dann das. Brutale Straßenschlachten, böses Tränengas und Betrugsfußball. So brutal war es nicht mal bei der WM in Südafrika. Und die war in Afrika. Das sagt die Taz heute. Jetzt fragen alle, können die nicht ein andermal Steine werfen, Demonstranten vermöbeln, Regenwald abholzen, Straßenkinder abmurksen und all das, was der Brasi halt so macht, wenn keiner hinschaut? Muss das bei einer Fußball-WM sein? Fakt ist, das muss nicht sein. Das ist nämlich keine Demo-Weltmeisterschaft oder Tränengas-Weltmeisterschaft oder Neoliberalismus-Doof-Find-Weltmeisterschaft. Das ist, Achtung, Brasis, jetzt mal genau mitschreiben, eine Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn ihr keine Lust auf Fußball habt, hättet ihr euch das mal früher überlegen müssen. Aber da ist schon das nächste Problem. Die Brasis zeigen kein bisschen Samba-Kaipi-Fußball, hängen bräsig auf dem Spielfeld rum, schüchtern den Schiri ein. Wenn du uns nicht den Sieg schenkst, gibt es noch mehr Krawall. So haben wir uns diese WM nicht vorgestellt. Und die armen Kroaten, trendige Tischtuch-Trikots, auch nicht. Niemandsland ist ein Programm bei Das war ein Kommentar in der Taz heute zum Thema Fußball-WM. Tut es, Kuh tut es, ein gesundes Känguru tut es, tu, du es, sei mal verliebt. Denn Fink und Star auf dem Dach tun es, Bachforellen ohne Bach tun es, ach tu es, sei mal verliebt. Krokodil tief im Nil tut es, bitte frag mich nicht wie. Nerz mit viel Herz tut es, für die Pelzindustrie von Tetuan bis Luzern tun sie's. Und ich möchte sagen, gern tun sie's, tu du es, sei mal verliebt. Der Walfisch im Tran tut es, mir sagt Leder jeder Schwan tut es, dann tu es, sei mal verliebt. Ein Eskimo ohne Licht tut es, Fürstenmutter mit der Gicht tut es, ich tu es, ich bin verliebt. Es scheint mir, jeder Agent tut es, ob in Ost oder West. Manch ein Student tut es, ohne jeden Protest. Ein jeder Goldfisch im Glas macht es, ein Betriebsausflug im Gras macht es, Spaß macht es, sei mal verliebt. White House President Obama. Klingelstrahls. Sommer-Niemandsland. Sommer im Niemandsland. Es ist Sommer im Niemandsland. Jetzt höre ich zum Hör auf. Kulturnotizen im heutigen Niemandsland. Sprechen wir ein bisschen über das, was Kino und Musik so zu bieten hat an diesem Wochenende bzw. die nächsten Tage und Wochen. Da hatten wir letzte Woche schon angekündigt, dass es ein Filmfestival gibt, ein kleines, recht bescheidenes Filmfestival. Und zwar heißt das Panorama Alemann, deutsches Panorama, so könnte man das nennen. Und unter dem Titel Panorama Alemann präsentiert der German Films, die Institution, die für die Förderung des kommerziellen Vertriebs deutscher Filme auf internationaler Ebene zuständig ist, 4 Spielfilme, einen Dokumentarfilm sowie das Kurzfilmprogramm Next Generation Short Tiger 2014. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Paco Poch Cinema richtet sich sowohl an Verleiher als auch an ein am deutschen Film interessiertes Publikum. Das ist in den Cinemas Girona, hier in Barcelona, in der Carrer de Girona, Girona-Straße 175. Und das ist, gestern hat's angefangen, heute noch und morgen gibt's da einiges zu gucken. Du hast nähere Informationen, die Filme hatten wir letzte Woche schon mal genannt, aber ja, vielleicht sollten wir nochmal drauf eingehen, weil das ja doch interessant ist. Also erstmal auch wichtig, relativ billige Eintrittspreise pro Session, also 5,50 Euro. Und jetzt, was noch übrig ist, gestern hat es angefangen, ist um 16 Uhr ein Film, um 18.30 Uhr der nächste, um 20.30 Uhr und dann der letzte um 22.15 Uhr. Sowohl heute als auch morgen, also diese Filme da, Exit, Marrakesch, Wolfskinder, Art, War und so weiter. Im Cinema Girona 173. Das ist heute ab und morgen ab 16 Uhr. Und wenn wir chronologisch vorgehen, noch was anderes, das beginnt jetzt gleich in 15 Minuten ungefähr und zieht sich dann den ganzen Tag hin. Aktivitäten in Gracia. In den letzten Wochen hatten wir ja diese Geschichte da mit Canvias, mit dem Stadtteilzentrum in Sanz. Aber das gibt ja noch mehr Stadtteilzentren, die aktuell bedroht sind von Räumung. Und da ist zum Beispiel die Bank Expropiat da oben in Gracia, in der Travessera de Gracia. Die haben jetzt am 2. Juli Gerichtsverhandlung und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Und in diesem Zusammenhang gibt es jetzt, also heute da in Gracia auf dem Plaza de Revolución Aktivitäten. Das beginnt jetzt gleich mit einem Vermut, wie man hier sagt, ein Konzert, Essen, Volksküche, Straßentheater und so den ganzen Nachmittag. Und dann ab 22 Uhr am Abend ein Solidaritätsfest zur Unterstützung dieses Stadtteilzentrums. Das findet aber nicht in diesem Zentrum statt, das Fest findet zwar statt in der Travessera de Gracia, aber in der Nummer 227, das ist ein anderes Casal Popular und heißt Dresden. Diris, das ist also heute Abend um 10 Uhr und dann noch nächste Woche dann nochmal

Die Ausstellung erzählt die Geschichte Europas des 20. Jahrhunderts in kontinuierlicher Spannung zwischen Freiheit und Tyrannei, zwischen Demokratie und Diktatur und lädt uns ein, diesen historischen Moment aus aktueller Perspektive zu betrachten. 26 Plakate zeigen, wie der Erste Weltkrieg, auch Urkatastrophe genannt, den Zuwachs von totalitaristischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts begünstigt hat und wie die neuen Demokratien, die nach diesem Krieg für Stabilität gekämpft haben, sich verteidigen mussten. Im Goethe-Institut vom 20. Juni bis 13. Juli, Eintritt ist frei, naja, da gibt's halt ein paar interessante Plakate zu sehen. Dann können wir auch schon ankündigen, für den Monat Juli, Homenaje, Hommage an Volker Schlöndorff. In der Filmoteca de Catalunya, Plaza Salvador Segul, 1 bis 9. Das heißt, im Juli und im August präsentiert die Filmoteca de Catalunya eine Auswahl der Werke von Volker Schlöndorff. Der wurde 1939 geboren, seit den 60er Jahren einer der wichtigsten deutschen Filmregisseure. Besonders für seine Literaturverfilmungen und sein Interesse an Themen der jüngsten Vergangenheit bekannt. Er hatte immerhin einen Oscar für die Blechtrommel, der Romanverfilmung des Romans von Günter Grass. Am 1. Juli kommt Schlöndorff nach Barcelona, um außer der ihm gewidmeten Retrospektive zwei weitere Zyklen zu eröffnen. Eine Filmreihe über den Ersten Weltkrieg und eine Hommage an Billy Wilder. Das macht zwei, und küss und denk nicht dabei, denn denken schadet der Illusion. Alles dreht sich im Kreis, und kommst du mal aus dem Gleis, war's eben Erfahrung anstatt Offenbarung, was macht das schon? Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. Sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück, das man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat, dass man mit ein paar Küssen plötzlich zu Hause hat. Eins und eins, das macht zwei, ein Herz ist immer dabei. Und wenn du Glück hast, dann sind es zwei. Das Rezept wird keiner erfinden, das wird keiner ergründen. Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebelei. Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl, dass es nur keiner zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall des Falles er sich im Dunkeln versteckt, der liebe Gott sieht alles und hat dich längst entdeckt. Eins und eins, das macht zwei. Drum küss und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst. Es kommt, wie es kommen muss. Erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann der Schluss. Merkel in Berlin, Tag und Macht. Nur bei Enjoy. Shopping-Schock. Ab heute gelten neue Regeln fürs Online-Shopping. Und Angie shoppt Verdacht. Jetzt. Zurückschicken muss der Kunde künftig selber bezahlen? Was ist das denn? Wenn ihr jetzt einen meiner Kabinettsdeppen in die Wüste schicke, muss ich dafür bezahlen? Frau Bundeskumpel, zunächst einmal sollten wir nach der WM-Eröffnung... Was? WM-Eröffnung? Stimmt, die richtige WM beginnt erst Montag, wenn Deutschland spielt. Das jetzt sind ja nur die ersten Spiele um Platz 2. Bla bla, wir haben weiß Gott Wichtigeres zu tun. Wichtiger als die WM? Die neuen EU-Richtlinien fürs Internet-Shopping. Oder soll ich mir meine Schuhe wieder im Baumarkt kaufen? Sofort erfasst Angie die Tragweite der neuen Regelungen. Oh Gott, das Gas, das wir beim Putin bestellt haben, war das übers Internet? Ich finde immer noch die WM. Und das Widerrufsrecht nur noch 14 Tage. Schnell, seit wann haben wir den Euro? Aber die WM... WM, WM, WM! Verstehen Sie denn nicht? Und schnell erklärt Angie die größeren Zusammenhänge. Also, wenn Ihnen was nicht gefällt und das geht zurück, das muss man jetzt bezahlen. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Nach der Vorrunde muss Yogi den Rückflug selber zahlen. Enjoy Podcast. Das Beste für euch zum Mitnehmen. Mehr davon hört ihr. Höchsten aller Berge, unter glorreichen Wolken in Silber und Grau. Ich schwamm durch Flüsse und Seen und seltsame Meere. Wie oft hob ich meinen Kopf, um in den Tag zu schauen. In deinen Augen spiegelt sich das Universum unendlich. Und ich schau, schau, schau in den Morgen. Unsere Sendung, ein paar Geburtstage bzw. Gedenk- und Todestage im Juni aus dem Reklam-Literaturkalender 2014. Am 3. ist der 90. Todestag von Franz Kafka. Franz Kafka wurde am 3.7.1893 in Prag geboren und ist am 3.6.1924 in Kehling bei Klosterneuburg in Niederösterreich gestorben. Dann haben wir den 25. Todestag des Schriftstellers Wolf-Dietrich Schnurr, auch im Juni zu verzeichnen. Der ist am 9.6.1989 in Kiel gestorben. Ebenfalls ein Todestag, der 80. Todestag von Theodor Deubler, am 13.6. in St. Blasien im Schwarzwald, 1934 gestorben. Dann der Schriftsteller Peter O. Schottjewitz, der hätte seinen 80. Geburtstag gefeiert, am 14.06.1934 geboren in Berlin, leider schon am 15.12.2010 in Stuttgart verstorben. Anna Achmatowa, 125. Geburtstag, am 23.06.1889 in Bolschoi-Fontan bei Odessa geboren und am 5.03.1966 in Domodedowo bei St. Petersburg gestorben. Und am nächsten Donnerstag, wie gesagt, 19. Juni, das ist der Tag, wo uns auf der einen Seite dieser Felipe aufgezwungen wird als neuer König, aber keine Angst, es gibt auch anständige Menschen. Am selben Tag ist noch ein Geburtstag von einem, der noch lebt, und zwar der Subkommandante Marcos in Chiapas. Der wird am nächsten Donnerstag 57 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, unseres Wissens hat der Subkommandante sich ja ziemlich zurückgezogen aus der Politik. Der macht da, glaube ich, nicht mehr viel. Bei den Zapatistas, ist das richtig? Oder bin ich da falsch informiert? Er hat sich aus der ersten Frontlinie jetzt zurückgezogen. Er will auch nicht mehr Subkommandante Marcos heißen, sondern Galeano in Zukunft. Und also das ist ein Homenage an einen, der da umgelegt wurde, ein Zapatista, vor ein paar Wochen von paramilitärischen Gruppen. Und aber er wird sich also in Zukunft noch weiter zurücknehmen und nicht mehr so in Erscheinung treten. Jo, wir sagen tschüss, adeo, adios, bis nächste Woche. Hier im Niemandsland, wir verabschieden uns. Ein wunderschönes Wochenende. Es ist wirklich super heiß hier im Zentrum von Barcelona. Schwitz, schwitz. Die Temperaturen sind schon über 30 Grad gestiegen. Tschüss. Einen kühlen Gin Tonic und dann bis nächsten Samstag, 21. Bis nächsten Samstag und alles Gute und viel Spaß beim Betrugs- und Brutalo-Fußball in Brasilien. Tor, Tor, jo. Schauen Sie, wie der Baumeister sich freiwillig beschränkt auf einen ganz bestimmten Raum, hat er nur einen gewissen Rahmen oder kann nur einen gewissen Tempel etwas hineinsetzen, das ist ein kleiner Raum, so beschränkt sich der Fußballspieler, Hand, das wäre ja leicht. Er hat nur Brust, vor allen Dingen dann Kopf und Fuß. Und dieses Moment der freiwilligen Selbsterschwerung, Effizienz gepaart mit freiwilliger Begrenzung, das gibt mir diesen artistischen Spaß am Fußballspiel. Nein, Kunst sicherlich nicht, aber Handwerk und zumal Handwerk an der Grenze zum Artistischen macht sehr viel weh. Berliner Dialekt. Der Prenzlauer Berg ist gut für die Nerven. Seine Bewohner sind ganz nach meinem Geschmack. Ruhige Menschen, die Zeit haben, mit Nachdenklichkeit im Gang, keine Frühaufsteher. Die Männer sitzen am liebsten mit einer alten Zeitung in der Hand vor dem Haus. Die Frauen sind gerne schwanger oder sie versammeln sich in kleinen Gruppen und versperren mit ihren Kinderwagen den Strebern den Weg. Bei den letzten Wahlen bekamen die Grünen und die Linkspartei hier fast alle Stimmen, Die CDU und SPD blieben mit ihrer sozialen Kälte draußen. So sind meine Nachbarn. Progressiv denkende, weltoffene Öko-Freaks, die gerne in die Mülleimer schauen. Ständig sehe ich hier Leute auf der Straße, die Kippen oder leere Bierflaschen einsammeln. Für viele ältere Menschen ist die Mülltrennung von Hobby zum Hauptberuf geworden. Sie wühlen in den Mülltonnen, um für eine bessere, saubere Welt das Gute darin vom Schlechten zu trennen. Zu einer solchen Welt gehört auch der höfliche Umgang miteinander. Meine Nachbarn geben sich Mühe, indem sie ihren Berliner Dialekt auf das Wesentliche reduzieren, um ihren Nächsten nicht aus Versehen auf die Pelle zu rücken. Wenn sich hier zwei alte Freunde treffen, sagt der einer, no? Zurück ins Deutsche übersetzt bedeutet das so viel wie, guten Tag, alter Schwede, wir haben uns lange nie gesehen. Was macht die Frau, das Kind, der Hund? Wie geht es deiner Oma? Der andere reagiert in der Regel entweder mit einer leichten Kopfbewegung, die auf gewisse Schwierigkeiten in seinem Leben hindeutet, oder ebenfalls mit einem bestimmten No. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.